So, wir sind gekommen, wie die fünf Aggregate von Existenz zustande kommen. Durch die bedingte Entstehung. Wo immer es Kontakt mit dem Objekt ist, wo immer der Kontakt mit dem Objekt ist, wo, was er heißt, diese passende Hinwendung, Manasikara, zu diesem Objekt vorhanden ist, wo der Organ die Kontinuität von der Organ nicht unterbrochen ist, wo die Nebenbedingungen, so wie bei Farbe, Licht und so weiter vorhanden ist, dann gibt es Kontakt, wo es Kontakt ist, dann kommen die fünf Khandhas, Wahrnehmung von den fünf Khandhas zustande. Mit Kontakt, wir haben schon darüber gesprochen, Kontakt ist der Schlüssel. Wo Kontakt ist, in dieser Welt, das heißt in der Welt von Sinnen, Wahrnehmung, wenn Sie in einer Welt, wo keine Rupa mehr ist, wahrnehmen, dann ist nur vier Kanda, nur Nama da ist, aber hier kommt immer Rupa, wo Kontakt mit Rupa ist, kommt Nama, und wo Nama ist, dann kommen die automatisch die vier Namakanda, Hauptaggregate von Existenz zustande. So ist es. Und wie wir schon besonders betont haben, dieser Prozess ist automatisch. Es ist einfach so, dass es vergänglich ist. Und es ist einfach so, dass alles, was vergänglich ist, wenn Weisheit vorhanden ist, entsteht und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Und eben das, nichts anderes, ist Dukkha. Also Dukkha wird sehr, sehr missverstanden in dem Sinne, dass manche Leute denken, aha, diese Buddhisten nur sprechen von Dukkha. Wir, die in Gott glauben, wir sprechen von Liebe und von Sukha, Paradies. Also wenn man Wahrnehmung versteht, Dukkha ist nicht das, Dukkha ist nichts anderes als diese Vergänglichkeit, Vergehen, zustande kommen und vergehen in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Also Dukkha, diese Dukkha, dann ist Kusala, ist nur diese Dukkha ist heilsam. Andere Dukkha nicht heilsam. Nur diese Dukkha, warum heilsam? Weil es Weisheit ist. Und was heißt dann, wir haben schon gesehen, was in diesem Denkprozess, was heißt Weisheit? Weisheit heißt nichts anderes als Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara, Manasikara, wie wir gesagt haben, wird als Hinwendung übersetzt, aber wörtlich bedeutet das, und so wird es auch zum Beispiel in Chinesisch oder in Tibetanisch übersetzt, es heißt in Geiste machen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man das so übersetzt, wird es klar, dass wenn wir einen Objekt in Geiste machen, kommt es zur Berührung mit dem Objekt, kommen die fünf Khandas. Und die fünf Khandas dann entstehen und vergehen in jedem Augenblick von dem Prozess von Wahrnehmung. Das ist dann Dukkha, nichts anderes. Und diese Dukkha ist, versteht man nur, wenn man Yoni Somanasikara hat, wenn man diese Hinwendung zu dem Objekt im Sinne von Weisheit. Yoniso heißt Wurzel. Yoniso Manasikara im Geiste machen nach der Wahrheit, nach der Wurzel von Wahrheit. Nach der Wurzel von, also wie die Sachen wirklich sind, nicht sich Illusionen machen über Objekt und Geist, das den Objekt betrachtet, erkennt und wahrnimmt. Da stecken wir, indem wir so machen, dann stecken wir in unsere eigenen Vorstellung von ständigen, von Glück in dem, was unständig ist und von einem Ich, das diese Ständige wahrnimmt. Das ist dann diese Illusion, die durch heilsame Zuwendung zu Objekt überwinden wird. Diese im weltlichen Sinne heilsame ist natürlich, dass man gibt, dass man Sila übt, aber wahre heilsame, das ist nur heilsame im weltlichen Sinne. Im tiefen Sinne, im ersten Sinne, heilsame ist nur, dass man das versteht eben, dass diese, was entsteht, vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Das ist die Tatsache. Das ist nicht, dass wir etwas zugeben. Das ist nicht pessimistisch. Das ist das Sehen, wahrheitsgemäß Sehen von den Sachen, wie sie wirklich sind. Und wie kann objektive Sehen pessimistisch sein? Es ist von Anfang an war es so, von Anfang an war es so, ist immer so und es wird immer so bleiben, solange die Bedingungen da sind, kommen diese Sachen zustande. Das ist die bedingte Entstehung. Wenn das vorhanden ist, das unbedingt da ist auch. Und unbedingt, was ist da, eben diese Dukkha, diese fünf Khanda ist dann nichts anderes als Dukkha. Wie in Samyutta Nikaya gesagt wird, Dukkham eva hi sambhoti, Dukkham titati veticha na anyatra Dukkha sambhoti, na anyatra Dukkha nirujati. Was heißt das? Dies alles, was man in der Welt wahrnehmen kann, durch Kontakt und alles, was wir wissen, wie ich gesagt habe, je dhamma nyatava, te dhamma fusitava, alles, was wir in der Welt verstehen können, erkennen können, wir können nur durch diese sechs Sinnen erkennen, durch Kontakt. Kein anderer Weg zu erkennen. Wenn man etwas denkt, dass etwas existiert, was nicht durch Kontakt wahrgenommen wird in der Welt, dann man denkt an die Hörner von den Hasen, an die Luftschlösser. Man lebt in eigenen Träumen. Und der Zweck von Buddhismus ist nichts anderes, als nur uns von unseren eigenen Träumen zu wecken. Und man wird nur erweckt, indem man sieht die Sachen, wie sie wirklich sind, wie sie entstehen und Vergehen in jedem Augenblick von Erkenntnis, von Wahrnehmungsprozess. Es kann nicht anders sein. Es war immer so, es wird immer so sein, solange die Bedingungen vorhanden sind. Also wenn wir, wie ich gesagt, gestern erzählt habe von dem guten Jeschke, wenn wir, sehr freuen oder wenn wir uns zu viel Sorgen machen, dann sind wir sozusagen, wir spielen, obwohl wir großen Talent haben können, wir spielen ganz falsch. Wir sind nicht mit der Sache. Und dann, solange wir nicht mit der Sache sind, was immer wir machen, wir können nicht Frieden finden. Nur wenn wir mit der Sache sind, können wir Frieden finden. Das ist die echte Erkenntnis. Das ist Erkenntnis von dieser Ichlosigkeit in allem, was wir wahrnehmen können. Nur durch diese Erkenntnis kann man Frieden finden. Kein anderes Erkenntnis. Also nur wenn man sieht, dass alles das, dass in jedem Moment vor Wahrnehmung, alles das, was entsteht, was steht, was vergeht, ist nichts anderes als Dukkha. Und diese Dukkha kann nicht anderswo entstehen, als eben in diesem Erkenntnisprozess selbst, in diesen fünf Khandas, die verbunden sind, die automatisch entstehen in dem Prozess. Die fünf Khandas selbst, die Wahrnehmung von Vergänglichkeit von den fünf Khandas ist Dukkha. Und wir sind in den fünf Khandas geboren durch Ursachen und Bedingungen. Wenn nicht diese Ursachen und die Bedingungen da waren, würden wir nicht geboren. Das ist auch die Tatsache. Und was sind die Ursachen? Sogar für so entwickelte Wesen, die Götter und so weiter, die Ursachen sind immer dieselben. Das ist Nichtwissen. Auch wenn es wenn Nichtwissen vorhanden ist, dann gibt es Kamma. Und wenn Kamma vorhanden ist, dann gibt es weltlicher Geist. Es kann nicht anders wie gehen. So es immer war, so es immer sein wird, solange diese Bedingungen da sind. Also von Kamma entsteht der weltliche Geist und von weltlichem Geist entsteht wieder Kamma. Und so ist dieser Zyklus von Existenz, geht immer weiter und weiter. Verstehe nicht ganz, warum die Erkenntnis von der Vergänglichkeit der fünf Skandas Dukkha ist, weil es doch zur Weisheit führt. Dukkha ist Vergänglichkeit. Wenn Dukkha so verstanden ist, dann ist es heilsam. Und wenn Sie heilsam verstehen, nur durch Verständnis von was wirklich heilsam ist, kommen sie dann zur Befreiung. Also dann ist es aber Ende des Dukkha. Und sogar der erleuchtete Arahat, sogar Buddha, wenn er die fünf Khandas betrachtet und sieht diese Vergänglichkeit, er hat auch Dukkha. Diese Welt ist Dukkha. Eben das ist das, das was existiert, ist eben Dukkha, nicht anderes. Und wenn sogar Arahat, der Buddha, muss, solange die fünf Khandas da sind, er hat auch kann Erfahrung von Vergänglichkeit. Aber indem er die wahrheitsgemäß anerkannt hat, die Bedingungen von diesen die Bedingungen von diesem Dukkha, wie dieser Dukkha entstanden ist, dann ist er befreit, hat er Freiheit, weil Wissen ist Freiheit. Und dann hat er auch Sicherheit, wenn er stirbt, dann ist es vorbei mit der Dukkha. Hm? Keine Bedingungen, wir sind geboren, durch diese Bedingungen, durch Nichtwissen, durch Karma und so weiter, durch Durst. Wir sind nicht geboren in der Lotusblume mit geistlichen Körper. Wir sind geboren in Blut und Kot und so weiter und Urin, mit allen diesen Sachen. Geburt ist kein Spaß. Wenn man das versteht, dann versteht man, was wirklich Sukha ist. Wenn man das nicht versteht, dann macht man sich Illusionen über Sukha. Und Illusionen über Sukha sich machen, das ist auch Ayoniso Manasikara, die nicht wahrheitsgemäßige in Geiste machen. Das ist dann auch unheilsam in höchsten Sinne. Das heißt nicht, dass diese Sukha nicht da ist. Diese Sinnen können uns viel, viel Sukha bringen. Je mehr sie meditieren, desto mehr Sukha, wenn sie Fortschritte in Meditation machen, sind sie im Himmel. Kein Problem. Große Sukha, dann, wenn sie diese Erfahrung haben, alles diese Sukha, das man mit Sinnen man erfährt, spürt man als Leiden. Wenn die Götter sehen, wie wir uns kuppeln, sie wollen weinen. Das ist alles schreckliche Dukkha für die Götter. Die Götter kuppeln sie nur durch Lachen. Die höchste Götter, sie durch die Gedanken, die von anderen geschaffen werden, können sie sich kuppeln. So fein ist der Geist da. Aber indem unser Geist so grob ist, dann die Götter, wir stinken für die Götter. Deswegen. Sie mischen sich nicht mit uns zusammen. Sie wollen weg. Wenn sie uns sehen, wie wir kuplieren, dann sie denken, dass genauso, wenn sie im Dschungel leben, sie sehen, wie sich die Affen kuplieren, dann wollen sie weinen. Das ist so große Leiden. Oder die Eidhexe. Aber wenn wir uns kuplieren, die Götter wollen weinen und sind voll von Entsetzen. Je mehr man meditiert, desto mehr kann man die Sinnen genießen. Aber das ist nicht der Weg. Der Weg ist Weisheit. Und Genuss von Sinnen kann uns nie volle Frieden bringen. Nur Weisheit kann volle Frieden bringen. Das muss man verstehen. Ist das klar? Keine Zweifel darüber? Also jetzt, wir sind das Bewusstsein, das auf solche Weise ins Dasein getreten ist, wird in die Daseinsgruppe des Bewusstseins, an der angehaftet wird, eingeschlossen. Da haben wir aufgehört, glaube ich. Er versteht so: Auf diese Weise in der Tat kommt das Einschließen. Einschließen, Sangha, okay. Das Einschließen, Einsammeln, Sannipato. Sannipato ist nicht Einsammeln wirklich, sondern kommen zusammen. Das ist die Bedeutung. Kommt das Einschließen, das Kommen zusammen. Samvayo anhäufen. Kann man sagen, anhäufen in diese fünf Daseinsgruppen. Wo immer Kontakt ist, da kommen diese Anhäufung von den fünf Aggregaten von Existenz, da kommt Existenz zu Vorschein. Und diese Existenz ist Dukkha, indem es entsteht und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. So soll man verstehen. An denen angehaftet wird zustande. Indem man diese Vergänglichkeit sieht, dann versteht man, dass indem diese Vergänglichkeit einfach so ist, diese Anhaften an Vergänglichkeit ist die fünf Aggregate von Existenz sind so, dass sie vergänglich ist, aber die wahre, wahre Unbequemlichkeit in der Welt ist Anhaften an diese fünf Aggregate, die so vergehen und die so entstehen und vergehen. Also, diese Wissen von Dukkha, Wissen von Dukkha ist nichts anderes als Wissen von diese das Hetufala, von diesem Wissen von Ursache und Wirkung. Alles, was entsteht, ist einfach Ursache und Wirkung. Das ist Wissen von Dukkha. Und indem es Ursache und Wirkung ist, und es muss unbedingt keine andere Weg, auch sogar bei den Göttern ist es so, es muss unbedingt entstehen und vergehen in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Sogar in Dhyana ist es so. In Vertiefung ist es auch so. Das ist, was genau der Buddha entdeckt hat. Deswegen konnte er nicht mit diesen Befreiung von den Vertiefungen, die in die Lehren gezeigt haben, wir waren damit nicht einverstanden. Also, solange die Ursache und Wirkung da ist, ist unbedingt diese Vergänglichkeit von Vergehen und in jedem Augenblick von Wahrnehmung muss unbedingt da sein. Kenntnis davon ist dann Kenntnis von Dukkha. Diese Erkenntnis ist Erkenntnis von Dukkha. Es ist nicht, dass etwas hier dies, beim Sitzen, es tut die Knie weh, das gehört auch dazu. Aber wahre Erkenntnis ist eben das. Wenn Sie das erkennen, dann können Sie sich von dem Schmerz, den Sie im Sitzen spüren, können Sie dann loslassen. Indem man loslässt, dann Schmerz wird nicht mehr Objekt von Widerstand. Wenn es nicht mehr Objekt von Widerstand ist, dann lebt man ohne großen Problemen mit dem Schmerz. Nur wenn es Objekt von Widerstand ist, lernt man nicht wohl damit. Und durch diese Erkenntnis eben wird dieser Schmerz weniger und weniger Objekt von Widerstand. Und angenehme Objekt werden weniger und weniger Objekt von Anhaftung. Warum? Weil man weiß, dass es in jedem Augenblick von Wahrnehmung ist nur vergänglich. Entsteht und vergeht, es kann nicht anderswo sein. Das ist die Tatsache. Dass dieses Verständnis im höchsten Sinne, das ist heilsam. Das wahre Heilsam ist nichts anderes als dieses Verständnis. Wenn man so Objekte im Geiste macht, wenn man so passende Hinwendung macht, dann ist es heilsam im höchsten Sinne. Sonst nicht. Einfach geben oder Sila und so weiter, das ist natürlich heilsam, aber nur im weltlichen Sinne, nicht im höchsten Sinne. Im höchsten Sinne heilsam ist dieses Heilsam, ist Wissen. Dieses Wissen ist dann Gegenteil von Nichtwissen. Nur und nicht wissen, was Anfang von Ursache und Wirkung ist, kann man nur beseitigen durch Wissen. Keine andere wahre Medizin gibt es. So, dann gehen wir weiter. Nun werde dies von Erhabenen gesagt. Einer, der bedingte Entstehung sieht, sieht das Dhamma. Einer, der das Dhamma sieht, sieht bedingte Entstehung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Und wie sehr oft geschieht, die wichtigsten Sachen, der unsere gute Kommentator einfach lässt. Obwohl das dieser wichtigste Satz ist in ganze Sutta. Der Kommentator sagt nur, dass bedingte Er kommentiert einer, der bedingte Entstehung sieht, er kommentiert als einer, der die Patice, der die Bedingungen sieht, sieht Dhamma. Und Dhamma erklärt als das, was durch Bedingungen entstanden ist. So einfach macht er das. Aber so einfach ist es nicht. Diese Bedeutung ist sehr, sehr tief. Und alle verschiedenen buddhistischen Schulen, die es gibt, egal ob es Theravada ist, oder Sarvastivada ist, oder Yogacara ist, oder Madhyamika ist, sie haben ein bisschen andere Verständnis davon, andere Erklärung davon. Die Tatsache ist, dass Dhamma, Bereich von Dhamma, ist unheimlich weit. Wenn Sie, es gab ein deutscher Wissenschaftler, Geiger, vielleicht haben Sie von ihm gehört, der hat einen Aufsatz geschrieben über diese Bedeutung, oder seine Frau, glaube ich, hat das geschrieben, die war Indologin auch, wo sie zusammengefasst alle Bedeutungen von Dhamma, die es in Kontexten von diesen Bedeutungen, die es im Kanon gibt. Und sie hat, ich weiß nicht, 50 oder 60 verschiedene Bedeutungen von Dhamma gefunden. Sehr, sehr weiter Bereich von Bedeutung. Also hier, wenn man interpretiert, wer sieht die Bedingungen, sieht das, was durch Bedingungen entstanden ist, dann das schließt aus Erkenntnis von Nirvana. Dann wird es nur auf weltlicher Ebene verstanden. Und in der Tat, wie wir gesehen haben, der Sariputta erklärt diese Sutta für meist sein Ziel ist, die Bhikkhus, die noch nicht erleuchtet sind, also kleine Erleuchtung nicht haben, dass sie zu dieser Erleuchtung führt, indem sie verstehen, dass alles, was vergeht, muss unbedingt in jedem Augenblick auch vergehen. Das ist dann wirklich Inhalt. So geschieht der Jnana Bodhi will, dass ich über die Dhammacakkappavattana Sutta ist, was der erste Erleuchtete, was er erfahren hat, ist genau das, was entsteht, das vergeht. So wird gesagt in erster Rede von Buddha. Und das ist Inhalt von seiner Erleuchtung. Also in diesem Sinne, es ist klar auch, dass es handelt sich nicht nur um weltliche Verständnis, wie von dem Kommentator erklärt wurde, sogar in Tika, im Subkommentator, keine Erklärung darüber. Es ist, ich glaube, man kann auch annehmen, dass was er mit Dhamma gemeint ist, hier ist auch höchste Dhamma. Das heißt Nirvana. Und jetzt, was ist über das, was ist die Beziehung zwischen das, was durch Bedingungen entsteht, und Verständnis von das, was durch Bedingungen entsteht, und Nirvana, also das, was nicht von Bedingungen entsteht. Und überhaupt nicht entsteht, weil es kann nicht entstehen. Wenn Nirvana entsteht, dann ist es etwas, was zusammengesetzt ist, aber Nirvana ist eben nicht zusammengesetzt. Deswegen, diese Sache ist sehr, sehr tief. Der Buddha sagt auch Ananda, dass diese bedingte Entstehung sehr tief ist, und auch Gambiro, Gambiro, Avabhaso. Tief ist, nicht nur es ist tief, aber es auch tief erscheint. Das ist sehr wichtig. Nicht nur ist tief, aber auch als tief erscheint. Deswegen ist es nur für diejenigen, die sehr, sehr tiefe, unmittelbare Erfahrung haben, dann können sie wirklich verstehen, was das ist. Und was genau Beziehung ist zwischen den Bedingten, das unmittelbar die Voraussetzung ist dafür, dass man das Unbedingte versteht. Was ist dann Beziehung zwischen Bedingten und Unbedingten, wie man die zwei zusammenfasst? Darüber gibt es keine Einheit. Genauso wie in Hinduismus gibt es keine Einheit über das, was ist Beziehung zwischen Welt und Atman. In Buddhismus gibt es auch keine Einigung über das, was ist Beziehung zwischen dem, was bedingt ist, und dem, was nicht bedingt ist. Es ist sehr tief. Jeder nach seinem Verständnis, nach Tiefe von seinem Verständnis kann interpretieren. Ich gehe nicht hinein in diese verschiedenen Interpretationen, weil sehr, sehr tief ist. Sie kennen sich später, wenn Sie sich mit Buddhismus beschäftigen, werden Sie versuchen, tiefer zu verstehen, was Interpretation von Madhyamika ist, was Interpretation von Yogacara ist, was Interpretation von Tathagata Garba Richtung ist, was Interpretation von Theravada ist, was Interpretation von Sarvastivada ist, was Interpretation von Sautrantika ist. Alle verschiedenen Interpretationen, je nach der Tiefe von eigenem Verständnis. Die perfekte Kenntnis ist nur mit dem Buddha selbst. Und da wir nicht Buddha sind, dann sind wir bestimmt noch ein Stück weg von der, um zu sehen, nicht nur die Tiefe, aber wie es tief erscheint. Aber auf jeden Fall, was in diesem Kontext ausgesagt wird, in Mahanidana Sutta, indem wir nicht diese Tiefe und wie es tief erscheint verstehen, dann sind wir wie Tanta, ich habe mir das aufgeschrieben, auch durch Hilfe. Wir sind wie Fadenknäuel. Tanta Kulakajata. Wir sind wie Fadenknäuel. Sehr schön, sehr schönes Wort. Das ist ein wunderbares Wort. Kulikundikajata. Wie Munja Bajana. Wie Richtgetrüb. Wir sind gebunden. Und wir dann wir können nicht gehen über Abhaya, über schlechte Zustände von Existenz, und wir können nicht gehen über Leiden von Samsara. Solange wir nicht diese Tiefe von bedingten Entstehung sehr klar gesehen haben und diese Beziehung zwischen Bedingungen und was von Bedingungen entstanden ist und dann wie es mit Nirvana steht, wenn wir es nicht ganz klar durchgeblickt haben, sind wir immer in Zustand, dass wir nicht uns befreien können von schlechtem Zustand von Existenz und von Samsara. Samsara heißt nichts anderes als Sam heißt zusammen. Sar heißt dehnen, sich dehnen zusammen. In dem Kontakt da ist, klein Kontakt, und dehnt sich zur ganzen Welt. Die fünf Aggregate von Existenz, ganze Welt, von kleinem Kontakt entsteht ganze Welt. Und das dehnt sich zusammen, indem ein entsteht, die anderen automatisch sind schon da. Das ist die Bedeutung von Samsara. Samsara ist nichts anderes als diese zustande kommen von den fünf Aggregaten von Existenz. Und anhaften an diese Aggregate. Wenn nicht mehr anhaften da ist, wie ist die Situation? Wie der Adler in der Schweiz. Fliegen wir über die Berge. Obwohl wir in der Welt sind, wir haben schon geflogen darüber und wir können das Ganze sehen. Obwohl wir drinnen sind, wir sehen aus der Ferne. Das ist dann aus der Ferne, heißt wach. Wie der Adler in der Schweiz. Oder in der Slowakei. Ich habe nie gesehen, aber so sagt man, dass es gibt noch. So, dann kommen wir weiter. Wir lassen diese sehr sensitive Sache über, was das bedeutet, weil das wäre dann unendliche Diskussion. Ich hoffe, dass Sie Interesse finden und verstehen allmählich diese verschiedenen Konzepte von Nirvana, wie es in Sarvastivada ist, wie es in Sautrantika ist, wie es in Yogacara ist, wie es in Madhyamika ist und die verschiedenen Nuancen von der Interpretation von bedingten Entstehung. Das ist ganze Buddhismus ist drin in diesem einen Satz. Dass wer diese bedingte Entstehung sieht, sieht Dhamma. Und was ist bedingte Entstehung, was ist Dhamma? Wie kann man auf vielen, vielen verschiedenen Weisen interpretieren, je nachdem, welcher Zustand von Weisheit da vorhanden ist. Ich hoffe, dass Sie alle jetzt durch diese Meditation, was Sie jetzt machen, Ihre Horizonte erweitern und dann sich damit auseinandersetzen, was bedingte Entstehung bedeutet und was Dhamma bedeutet. Es gibt ein Sutta auch, was vielleicht von Bedeutung ist hier. Das ist Vakali Sutta, das sagt, dass, wo der Buddha erklärt, dem Vakali, dass wer Dhamma sieht, sieht Buddha. Wer Buddha sieht, sieht Dhamma. Und vielleicht morgen oder wenn nicht morgen, dann übermorgen bestimmt. Wir kommen zum nächsten Sutta, das ist Maharahulovada Sutta, wo auch kommt die Analyse von den Elementen von anderer Perspektive. Und da werden wir sehen, dieses Verständnis davon. Und diese fünf Daseinsgruppen, wie geht es weiter jetzt, an denen angehaftet wird, sind bedingt entstanden. Jetzt kommt nichts anderes als Erklärung von Samudaya Satcha. Wir haben gehabt Erklärung von Wahrheit von Dukkha, jetzt Wahrheit von Entstehung von Dukkha. Das hat der Sariputta, die andere Wahrheiten hat er beiseite geschoben. Jetzt kommt er zurück zu den anderen Wahrheiten. Genauso wie er die nur Rupa-Aggregat erklärt hat, dann ist er zurück, wie wir gesehen haben, zu den anderen Aggregaten, aber auf sehr dynamische Weise im Erkenntnisprozess. Jetzt kommt er zu den anderen Wahrheiten. Diese fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, sind bedingt entstanden. Und durch was bedingt? Nur durch die Sachen, die wir erwähnt haben. Nichtwissen, Kamma, Sankara, aber Hauptursache hier ist Tanha, Durst, Begierde. Indem man Dukkha sieht, sieht man auch dann die Entstehung von Dukkha. Diese Entstehung von Dukkha, obwohl alle Beschmutzungen des Geistes sind verantwortlich für Dukkha, die Hauptursache ist Tanha. In diesem Sinne, Tanha, Durst bedingt Nichtwissen, Nichtwissen wieder bedingt Durst. So geht Samsara weiter. Alles ist bedingte Entstehung. Die alle Faktoren von unheilsamen Geist sind miteinander verbunden. Alle Faktoren von heilsamen Geist sind miteinander verbunden. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Aber so wie in Entstehung von Dukkha, Hauptfaktor ist Nichtwissen, in Dukkha, Entstehung von Dukkha, Hauptfaktor ist Nichtwissen. Hm? In Verständnis von Entstehung von Dukkha, also in Dukkha, in Tatsache von Dukkha, in Entstehung von Dukkha, Hauptfaktor ist Nichtwissen, und in Entstehung von Nichtwissen, Hauptfaktor ist Durst. Hm? Das ist auch Bedeutung von dieser Mahanidana Sutta, von der ich gesprochen habe, in der noch Durst da ist, in dem man noch nicht voll erleuchtet ist. Man kann nicht die Tiefe von bedingten Entstehung verstehen. Der gute Ananda war schon Sotapanna, er hat unmittelbar Nirvana gesehen, aber indem er noch in sich Begierde hatte, konnte er nicht die Tiefe, wie es nicht nur tief ist, aber auch wie tief erscheint, erkennen, nicht erblicken. Also, die Begier. Jetzt kommen alle diese Synonyme von Tanha, die Hauptursache von Dukkha ist. Alles sind Synonyme. Erst kommt Chanda, ich glaube. Wo ist das? Chando. Chando hat er übersetzt als Begierde. Chanda eigentlich heißt nicht Begierde in diesem Sinne. Chanda heißt vielmehr Wille. Hm? Etwas machen wollen. Hm? In Punama Sutta, der Buddha sagt, dass Pancha Upadana Skanda Chanda Mulika, die fünf Aggregate von Existenz, von Anhaften, sind gegründet in Chanda. Chanda ist Wille, etwas zu machen, etwas zu tun. In diesem Sinne, wenn man so versteht, dann ist Begierde ist schon richtig. Aber mit dieser die Nuance ist Katu Kamata, in Abhidhamma, die Wille, etwas zu tun, etwas muss gemacht werden. Das ist in Ordnung, ohne etwas machen kann man nicht in dieser Welt leben. Aber solange es mit Begierde verbunden ist, gibt es Leiden. Alayo. Alayo übersetzt das Frönen. Was heißt Frönen, Dino? Sich lustvoll hingeben, etwas. Alaya. Li heißt auf etwas kleben. Kleben oder auf etwas berührt sein. Zum Beispiel, was sind die höchsten Berge in der Welt? Himalaya. Hima heißt Schnee. Und diese Alaya heißt die, an das, das an was Schnee lebhaftet. Dann Frönen ist so wie Anhaftung etwas. Das ist mit Lust auch. Aber auch mit Leidenschaft. Herr Buddha sagt, dass solange Alaya da ist, dann gibt es keine Freiheit. Eigentlich heißt Frönen dienen. Frön ist ein altdeutsches Wort für Herr, also Unterwerfung an etwas, sich unter etwas unterwerfen. Wichtig ist, dass Sie verstehen, was Alaya bedeutet. Himalaya ist Platz, wo der wo Schnee liegt. Und Welt. Solange wir an diese Welt anhängen, der Buddha sagt, dass solange die Welt sich freut an Alaya, an diese Anhaftung, dann keine Möglichkeit von Freiheit. Wenn Sie ein bisschen sich mit Buddhismus beschäftigen, in Mahayana, ein von den wichtigsten Konzepten ist Alaya Vijnana. Diese Welt entsteht durch Bewusstsein. Im Bewusstsein alles ist gespeichert. Alaya ist auch Speicher, so wie Computer. Und in dem es speichert sich nur, wenn diese Wille, diese Anhaftung da ist. Also Welt ist dann Projektion von diesen, von den Samen im Bewusstsein, die durch Anhaften sich gesammelt haben, so wie Schnee in den Alpen. Ich sehe heute auf dem Spaziergang, sehe ich, es gibt noch ein bisschen Schnee. Wenn Anhaftung da ist, dann diese Sachen haben eine Bleibe. Wenn diese Bleibe da ist, dann kommen Phänomene der Welt. Aber wenn diese Bleibe, wenn die weltliche Bewusstsein dann wird in Weisheit transformiert, dann Bewusstsein nicht mehr akkumuliert. Dann verschwindet Schnee und der Geist statt weltlicher Untersuchung ist Weisheit. Das ist dann der Sinn von Befreiung in dieser Schule. Also Transformation von Bewusstsein in Weisheit. Das ist dann Inhalt von Befreiung. Indem alles, was wir kennen, durch Geist projiziert wird. Weisheit ist Freiheit von dieser Projektion. Also, mit der Alaya, wir gehen weiter. Begierde, Frönen, Neigung, hat er gesagt. Wo ist das? Anunayo, Neigung, sehr gut. Das ist genau das. Anunayo ist Neigung, solange Neigung da ist. Kommt Kontinuität von Anhaften. Kontinuität von Durst. In diesem Sinne sehr wichtig ist, in der Sutta wird gesagt, diese, je nach der Neigung wird man geboren. Durch Neigung kommt Geburt. Je nach der Neigung, wenn wir, wenn Neigung ist zu Heilsamen, wird man in heilsamen Zustand geboren. Wenn Neigung ist zu Unheilsamen, wird man in unheilsamen Zustand geboren. Wenn keine Neigung, dann wo wird man geboren? Müssen Sie selbst erleben. Und das Ajosana, Ajosana, festhalten, okay, festhalten. Ajosana ist nur intensive Form von etwas wollen, Begierde. Festhalten, okay. An diesen fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet werden, ist der Ursprung von Dukkha. Jetzt erklären wir diese, die Wahrheit von Entstehung und Leiden. Was ist der beste Weg von diese Wille, diese Begierde, diese Neigung? Der Buddha erklärt, beste Weg, jetzt kommen wir zu Samudaya Satcha, beste Weg über um diese Samudaya zunichte bringen, ist über die vier Nahrungen von Tanha. Kennen Sie die vier Nahrungen von Tanha? Ahara. Erste Nahrung von Tanha. Kabbalika Aharo, Essen. Erste Nahrung von Tanha ist Essen. Durch Essen kommt, weil in Samyutta Nikaya wird erklärt, wie kommt Rupa zustande? Auch durch Essen. Durch Essen, durch Nichtwissen, durch Durst, durch. Das muss dann in Zusammenhang gebracht werden. Diese Körper, diese Körperlichkeit macht weiter, nur indem wir essen. Wenn wir nicht essen, macht nicht mit. Wenn wir nicht trinken, macht mit, nicht mit. Deswegen, es ist, wenn man von, sich von Tanha befreien möchte, sollte man Elvira wegschicken. Nein, Elvira ist sehr wichtig. Elvira ist sehr, sehr wichtig. Aber gutes Essen ist kein Problem. Das ist Begierde an gutes Essen, das Problem ist. Das haben Sie nicht verstanden? Es gab, als ich in Korea war, eine Mönch hat sein diese Mannglied abgeschnitten, weil er war so, ärgerte sich so über seinen Körper, dass er diese Begierde noch für Frauen hat. Der Meister hat ihm gesagt, er hat falschen abgeschnitten. Er sollte diese Begierde abschneiden, nicht seine. Der ist gar nicht dafür verantwortlich. Das ist Begierde, das ist verantwortlich. Also Essen ist nicht verantwortlich für diese Begierde. Das ist Begierde, das ist verantwortlich. Deswegen, was ist Medizin dafür? Viele von uns sollen darüber immer denken. Der Buddha sagt, man soll Essen, über Essen nachdenken, so wie über, dass man mit isst das Fleisch von eigenem Sohn. Zum Beispiel gibt es eine Karawane, die sich in der Wüste verliert. Und dann, damit sie überleben, und alle wollen überleben, sie haben keinen Ausweg, jemand muss gefressen werden. Dann lieber dann töten sie eigenen Sohn, Säugling, und essen sie Fleisch von dem Säugling, damit sie über diese Wüste, aus der Wüste auskommen. Und so soll man, der Buddha sagt, so soll man beim Essen überlegen, dass man isst, so wie Fleisch von dem eigenen Sohn. Das geht ja dann ins Gegenteil von der Begierde, das geht ja dann eine Ablehnung. Das wollen wir ja auch nicht. Nein, das ist nur, das ist nicht die Wahrheit, das ist nur Lenken zu Verständnis. Also. Sie sollen unterscheiden zwischen Dhamma, das ist Wahrheit, für den Ausdruck von Wahrheit, das ist Dhamma, das führt, nicht Dhamma im Sinne von Wahrheit. Das ist nur, Buddha hat nur so gesagt, dass wir darüber nachdenken, dass dieses nicht an Essen anhaften, das ist alles. Nicht mehr all das. Anhaften an Essen ist ein von den Haupteindrücken, Hauptfaktoren von Durst. Und zweiter Faktor, was ist zweiter Faktor von Anhaftung? Kontakt. Durch Kontakt kommt Gefühl, kommt Wahrnehmung. Und das ist Gefühl, Wahrnehmung ist genau das, an was man anhaftet. Dann kommt diese große Ausdehnung von der Welt, was wir jetzt sehen in unserer Epoche. Unsere Zeit besonders klar, kommt nichts von nichts anderes als, Durst nach dem Kontakt, angenehmen Kontakt. diese Gefühl, dann Wahrnehmung, dann kommen alle diese weltlichen Gedanken und dann ganze diese Ausdehnung von der Welt, die wir jetzt sehen, unendliche Ausdehnung, alles kommt von Begierde nach angenehmem Kontakt. Deswegen der Buddha sagt, wie soll man über Kontakt meditieren? Soll man sich Kontakt vorstellen als eine Kuh, das ohne Haut? Hm? Kuh ist, sagt man auch Haut? Ja, Fell. Fell. Hm? Fell. Haut. Haut ist okay. Was ist das für Bild von Leiden? Hm? Ein Tier, oder wenn wir uns ohne Haut vorstellen, wo alles Luft kommt raus und alle Insekten und alles, was in der Welt kriecht, kommt zu fressen. Also das ist dann ein guter Weg, um diese Durst in uns zu mindern. Was ist dann diese dritte Hauptfaktor von Durst? Wie kommt Durst zustande? Sanchetana, durch Wille. Kleine Durst wird große Durst, indem große Wille da ist. Und große Durst wird zu kleiner Durst, indem Wille kleiner wird. Deswegen, wie soll man über diese Wille meditieren? Als Ankura, diese heiß rote Kohle, glühende Kohlen, als ob man jemand zwei, diese Wille ist so wie zwei große Knaben, sehr kräftige Knaben, uns führen zu einer Grube mit gefüllter von heißen glühenden Kohlen. So soll man über diese Wille, wenn sie das machen, bestimmt werden sie schnell imstande sein, eigene Durst zu mindern. Ist sehr gut. Dann letzte Faktor in gewissen Sinne Hauptfaktor von Entstehung von Durst ist dann Bewusstsein selbst, weltliche Bewusstsein. Was heißt weltliche Bewusstsein? Das ist mein, das ist mein Land, das ist mein Feind, das ist hier gehöre ich, das, hier gehörst du nicht. Der ist mir lieb, der ist mir nicht lieb. Das ist alles dieses weltliche Bewusstsein. Und wie soll man über dieses Bewusstsein meditieren? Jetzt sprechen wir immer, um diese Durst wegzujagen, nicht über Metta. Wie kann man mit Metta Durst wegjagen? Sehr schwer. Man muss meditieren über Bewusstsein, so wie, stellen Sie sich vor, dass jemand wird zum Tode verurteilt und dann bringen sie ihn zu dieser Guillotine. Und jetzt dann tausend, hunderte, viele diese Sperren, durch diese Sperren wurde er durchgebohrt. Dann, wenn sie so meditieren, dann diese weltliche Durst nach diesem weltlichen Bewusstsein wird bestimmt sich mindern können. Also das ist das Entfernen von Begierde und Gier. Das Überwinden von Begierde und Gier nach diesen fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, ist das Aufhören von Dukkha. Dann Aufhören von Dukkha. Ist dann nichts anderes als die Wahrheit Nirodha Satya Wahrheit von Nirodha heißt von Auflösung oder Erlöschung von Dukkha. Wenn wir so über Durst meditiert haben, dann, wenn kein Durst nicht mehr vorhanden ist, wenn gelöscht ist, dann verstehen wir klar, was Dukkha Satya ist. Diese Unbequemlichkeit von Vergänglichkeit ist ganz klar durchgeblickt und dann der Geist wird nicht an das Vergängliche nicht mehr haften können. Und wenn der Geist nicht mehr an Vergängliche haften kann, was ist das für ein Gefühl? Wie in der Schweiz. Dort lebt man sehr wohl. Das ist weltliche Paradies. Aber ganze, nicht volle Paradies, die wahre weltliche, wahre Paradies kommt, wenn man oben fliegt. Das Entfernen von Begierde und Gier, das Überwinden von Begierde und Gier nach diesen fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, ist das Aufhören von Dukkha. Das haben wir erklärt. Auch an jenem Punkt, Freunde, ist von jenem Bhikkhu viel erreicht worden. Was ist erreicht worden? Er versteht sehr klar, Er macht sich keine Illusionen. Er versteht sehr klar, imasmin sati idam hoti, wenn das existiert, das entsteht. Imasa upada, wenn das aufgestanden ist, das wird entstehen. Und er versteht auch, wenn das nicht da ist, das wird auch nicht da sein. Wenn das zunichte geht, dann das nicht mehr entsteht. Versteht er sehr klar. Jetzt, wir haben 6 Sinnen und 6 Sinnenobjekte. Dann diese, damit man sehr klar versteht, dass kein von den Sinnen ausgeschlossen ist, dann werden alle diese Sinne genannt. Kommt wie Zeitung immer dieselbe Sache. Dann als letzte, wenn Freunde innerlich der Geist intakt ist, aber keine äußeren Geistesobjekte in seinen Reichweite kommen und keine passende Hinwendung vorhanden ist, bei jetzt kommt natürlich, was wir schon analysiert haben, wenn wir verstehen, diesen Prozess von Wahrnehmung, dann verstehen wir, dass eben jeden Augenblick von Wahrnehmung ist Dukkha. Das ist Dukkha Satcha. Jeden Augenblick von den vergänglichen 5 Khandas ist Dukkha. Also die Vergänglichkeit ist dann Erkenntnis von dem, was vergänglich ist. Die 5 Aggregate von Existenz, das ist dann wahre Erkenntnis. In vergänglich, nicht im Sinne, dass nach einem Jahr werden sie ein bisschen vielleicht noch ein paar graue Haare dazu bekommen. Das auch natürlich kommt dazu, aber vergänglich im Sinne, dass sie eben in jedem Augenblick von Wahrnehmung entstehen und vergehen. Das ist dann Verständnis von dem, was zusammen, von Natur, von dem, was zusammengesetzt ist. Was zusammengesetzt ist, ist nichts anderes als Dukkha. Und was zusammengesetzt ist, ist alles, was wir in der Welt wahrnehmen können. Nochmal. Wir entstehen und vergehen in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Das ist die wahre Natur von allem, was zusammengesetzt ist. Wenn man das versteht, dann versteht man die Tatsache von Vergänglichkeit. Wenn Vergänglichkeit klar ist, dann Daseinsvorgang klar ist. Pavata. die Erkenntnis von Pavata, von Daseinsvorgang, ist dann die Wahrheit von Dukkha. Voraussetzung dafür ist Verständnis von Vergänglichkeit. Die fünf Khandas als Aggregate, fünf Aggregate von Anhaftung. Ist nichts anderes als Daseinsvorgang. Und davon kommt dann Verständnis von dieser Ich-Losigkeit. Wenn man diese fünf Khandas versteht, dass die fünf Khandas Dukkha sind, indem sie vergehen und entstehen und vergehen in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Dann versteht man diesen Daseinsbedingungsvorgang als Nicht-Ich. Das ist, was er erklären möchte. Und jetzt, wir haben schon erklärt, dass das, was diese Organ, das sieht, ist das genau, was sie jetzt durch die Meditation dann allmählich, hoffentlich, wenn sie sich Mühe geben, sehen werden, dass diese Sensitivität von Auge, Sensitivität von Ohr, Sensitivität von Zunge, Sensitivität von Nase und Sensitivität von Körper. Sensitivität von Körper ist überall, sogar in den Augen, in Ohren, überall. Sensitivität von Körper. Deswegen, wenn Sie sich Mühe in Meditation geben, was Sie dann sehen werden, dieser leuchtende Körper, in dem Sie die Eigenschaften von Elementen untersuchen, ist nichts anderes als diese Sensitivität von Körper, die überall gestreut ist. Und diese Sensitivitäten dann sind verantwortlich für sinnliche Wahrnehmung von den fünf Sinnen. Bei dem Geist ist es ein bisschen anderes. Jetzt kommen wir zu Geist. Wir haben schon unsere Zeit überschritten. Dann jetzt alle sind gespannt. Dann morgen machen wir den kleinen Rest. Das ist nur ein paar Minuten. Und ich bitte Jana Bodhi, dann fotokopieren wir nächste Sutta. Das ist dann Maharaholovada Sutta und an alle verteilen. 62. Und dann morgen, bevor wir mit Maharaholovada Sutta anfangen, ich erkläre ein bisschen, wie es bei dieser Geisteswahrnehmungsvorgang, wie es ist. Nicht zu viel, sonst wenn Sie nicht Abhidhamma gelernt haben, dann zu viele Namen, zu viele Gedanken. Und das, aber ein bisschen, dass Sie Vorstellungen haben, was Sie sehen werden, wenn Sie richtig arbeiten. Okay, dann wir machen eine Pause und dann geht es weiter mit der Meditation.